Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen bei Agora Hamburg. Öffentliche Diskussion zu einem Thema, ja, was man selber wählt. Mhm. Ich bin Nathan, du kannst deinen Vornamen nennen, wenn du möchtest, musst du aber nicht. Elena. Elena? Mhm. Herzlich willkommen, Elena. Danke. Was ist unser Thema? Ich weiß nicht, such du es aus. Mir ist es egal. Mir ist das egal, du möchtest so gerne diskutieren. Ja gut, dann müssen wir mal kurz überlegen. Da stand doch irgendwas mit Bewusstsein in AI. Ja, kann AI Bewusstsein erlangen? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein, ich bin mir da gar nicht so sicher, aber ich bin der Meinung, dass sich die AI immer weiterentwickelt und sich somit sehr des menschlichen Bewusstseins ähnelt. Aber ich bin nicht der Meinung, dass es in nächster Zeit zumindest ein wirkliches Bewusstsein an sich entwickeln wird. Okay, aber wenn du meinst, es ähnelt, geht es darum, wie es sich verhält sozusagen, oder geht es auch um vielleicht ein Innenleben? Oder es geht darum, dass das Programm, wovon die AI halt geschrieben wird, halt einfach auch dazu trainiert wird, menschliche Emotionen zu merken und halt darauf zu reagieren. Ja. Und halt auch einfach wie ein Mensch sozusagen zu denken, so denken oder eben zu antworten, falls man versteht, wie ich es meine. Ja, genau. Also, aber es geht dann eher um eine Ähnlichkeit im Verhalten sozusagen. Ja, genau. Das heißt, sie spricht wie wir oder sie reagiert. Die wird trainiert, dass sie uns sehr ähnelt. Ja, genau. Das auf jeden Fall. Aber okay, aber du sagst, sie wird nicht in naher Zukunft bewusst werden, so wie wir. Ja, das glaube ich. Das heißt, für dich sind das zwei Paar Schuhe. Ne? Also ein Programm kann sich so verhalten wie wir, ohne dass es sozusagen... Ja, es wird darauf halt trainiert, aber ich glaube nicht, dass es von sich aus ein Bewusstsein entwickeln wird. Es wird halt immer ähnlicher zu den Menschen. Ja, und wahrscheinlich wird es dann für uns irgendwann emotional schwierig, noch davon überzeugt zu sein, dass es nicht bewusst ist, weil es halt so täuschend echt ist sozusagen. Ja, genau. Achso. Aber das heißt, Verhalten ist dann nicht alles. Ne? Was fehlt denn der AI sozusagen? Ja. Boah, was der AI fehlt, ist, glaube ich, einfach... Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ja, klar, natürlich. Aber um wirklich ein Bewusstsein zu haben, bin ich der Meinung, dass es halt eben einfach ein Bewusstsein von dem, dass man gerade existiert haben sollte und halt eben was um sich rum passiert. Weil zum Beispiel Fische, wenn ich das richtig weiß, haben das ja nicht. Somit reagieren, wissen sie halt nicht, was Aktion und Folge ist. Zum Beispiel, dass man halt eben einfach... Ja, Bewusstseinsforschung. Ja. Bewusstseinsforschung ist generell ein sehr schwieriges Feld, glaube ich. Ich glaube, in letzter Zeit gab es dann doch recht viele Ergebnisse, wo Forscher immer wieder festgestellt haben, dass Tiere generell doch ein reicheres eine reichere Gedankenwelt haben, Tiere, als wir gedacht hätten. Das heißt, die Unterschiede sind da wahrscheinlich gar nicht so grundlegend. Ja. Aber AI ist ja nochmal was ganz anderes, ne? Irgendwie, ja, klar. AI sind halt Maschinen und Programme, die geschrieben werden von Menschen, und andere Tiere sind halt einfach von dem, was wir abstammen, sozusagen. Ja, wobei halt, also echt AI, also echt AI, aber man kann AI ja unterschiedlich trainieren. Es gibt ja durchaus auch Programme, die sozusagen ergebnisoffen trainiert werden, die einfach nur gesagt wird, hier hast du einen Datensatz, mach was draus, ohne dass sozusagen gezielt geschrieben wird, reagier so und so. Ich glaube, also ChatGPT und so weiter hat ja diverse Einschränkungen wegen Rede, nicht über diese Dinge, sei hier so und so politisch orientiert oder sonst was. So. Aber es kann AI ja theoretisch sozusagen offen trainieren und sagen, hier sind deine Daten, mach was draus. Siehst du da, also wärst du da dann, also angenommen, man würde eine AI sozusagen, da ist einfach nur ein extrem leistungsfähigen Computer sozusagen, das ist ein Reisesystem da drin, und du trainierst es einfach, indem du sagst, hier ist sozusagen, hier ist die Welt, also hier hast du einen Datensatz mit allem, was die Welt so ausmacht, und dann wird einfach nur sozusagen ohne Zielsetzung, ohne Feedback, ohne das hast du gut gemacht, das hast du schlecht gemacht. Ja. Sondern einfach nur, es wird laufen gelassen und geguckt, was die AI daraus macht. Ja, die AI wird halt einfach lernen, wie Personen darauf reagieren und daraus halt einfach die Folgen schließen, glaube ich einfach. Also das Programm entwickelt sich ja dann weiter und lernt daraus. Ja. Aber ich bin immer noch nicht der Meinung, dass es wirklich ein Bewusstsein entwickeln wird wie Menschen. Ist das einfach nur, weil es intuitiv irgendwie das falsche Material ist oder der falsche Prozess, oder hast du dann... Es ist nicht wirklich der falsche Prozess, aber ich glaube einfach, dass Roboter oder AI und all das halt einfach viel zu unterschiedlich zu dem menschlichen Gehirn und dem Prozess von, wie man über Sachen denkt, etc. funktioniert. Weil alleine das, was mit dem Gehirn funktioniert, die Neurologen wissen ja auch immer noch nicht zu 100%, was da genau abgeht. Deswegen bin ich nicht der Meinung, dass ein Programm, was gerade erst vor ein paar hundert Jahren von Menschen entwickelt wurde, das so schnell schaffen wird. Ich glaube schon, dass es eine Möglichkeit gibt, natürlich. Die kann man niemals ausschließen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es in naher Zukunft sein wird. Okay, das heißt, du sagst gar nicht, prinzipiell können AI keine Bewusstsein erlangen, ja, sondern dass halt Bewusstsein ist was Kompliziertes und man wird lange brauchen, bis man das sozusagen, also wenn man es herstellen kann, wird man lange brauchen, bis man es hergestellt wird. Ja, genau. Man kann ja nie alles ausschließen, natürlich nicht. So, es kann auch sein, dass es im nächsten Jahr passiert, so, das kann man nie ausschließen. Aber es ist meiner Meinung nach sehr unwahrscheinlich. Und Wie würde man es erkennen? Boah, wie man es erkennen würde, habe ich echt keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube halt einfach, dass man es erkennen würde auf die Art und Weise, wie AI auf emotionale Situationen besonders reagiert. Und sowas alles. Und dann einfach die emotionale Lage von Menschen nachvollziehen kann und sowas wie Empathie empfinden kann. Und all sowas. Ja. Aber kann das meinetwegen ChatGPT nicht jetzt schon zu gewissen Grad? Also ich weiß gar nicht. Zu einem gewissen Grad ja, aber das ist ja auch nur antrainiert durchs Programm. Genau, aber die Frage ist, ob man es quasi früher so gut antrainieren kann, dass es täuschend echt wirkt, oder ist sozusagen früher tatsächlich das Bewusstsein vorliegt? Man kann es wahrscheinlich machen. So. Ja. Das kann man nie ausschließen. Genauso wie man früher nicht dachte, dass man reale Fotos, also nahezu realen Fotos mit AI entwickeln kann. Ja. Aber naja. Was ich einfach glaube, ist, dass es nicht in nächster Zeit sein wird und dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, aber sonst kann man nie alles ausschließen. Ich glaube, also vielleicht hat man eine Chance, also ich glaube auch, dass man AI so gut darauf trainieren könnte, empathisch zu wirken, dass man seine Leute täuschen kann. Weil ich glaube, also wenn man sie halt speziell darauf trainiert sozusagen und der Datensatz groß genug ist, kriegt man es glaube ich sogar recht schnell hin. Auch jetzt schon vielleicht. Ich glaube, wo man eine Chance hätte zu erkennen, dass Bewusstsein vorliegt, wäre, glaube ich, eben dieses Ergebnis öffnen. Das heißt, angenommen, du würdest eine AI trainieren, aber einfach nur, du gibst den Daten und du sagst nicht, sei empathisch oder sei dies oder sei jenes. Mach was drauf. Ja. Und es würde dann, die AI würde dann beginnen, sozusagen empathisch sich zu verhalten und ein Verständnis irgendwie zu haben für das, weil ein Menschen vorliegt oder sowas. Dann hätte ich den Verdacht, dann würde ich, glaube ich, eher dazu tendieren zu denken, dass hier Bewusstsein entstanden ist, als zu denken, dass sich da sozusagen ein trainiert hat, empathisch zu wirken. Ja, ich verstehe deinen Gedankengang auf jeden Fall, ja. Tja, haben wir einen Aspekt von dem Thema, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, und das ist die Frage damit nicht. Quasi abgeschlossen. Ja. Ich glaube, das ist meine Meinung zu dem Thema, ja. Ja, genau. Ja, sehr schön. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal.